SAW 07 reloaded. Essen City, bitte sag mir, wer trägt die Krone? Wir und wir rappen nur vom Feinsten. Du würdest lügen, wenn du sagst, ich find den Ruhrpott scheiße. Denn wir haben das Level K zu dem Rebel. G-Leader, nie wieder Fahrkartenstempel. Weil ich jetzt ein Führerschein hab, 180 durch die City. Casey, übertreib mal. Was ist los? Heute kriegen Frauen dicken Po. Denn ich bin ab heute Gigolo, ist doch so. Ich hab schon damals den heißesten Scheiß gespittet. Die Gesellschaft hat sich leider in zwei gesplittet. Auf der einen die Krawatten-Schlipsträger, auf der anderen auf Start einen Fickgeber. Väter weg, nur noch Frau, Sohn und Geldmangel. Und die Reichen haben Autos und Pelzmantel. Super Koks nehmen Wahrheit, Drogen ohne zu trotzen. Woanders steigt die Arbeitslosenquote im Osten. Deutschland, noch leben wir in der Mitte. Schicht auch dieses Jahr kommen wir und ficken dich ins Gesicht. Wir haben noch nie aufgehört an Träume zu glauben. Wir sind wieder da und haben immer noch Feuer im Auge. Zweites Mal wieder da, 07 dieses Jahr. Fuck dir an den Dreck zu leben, wir sind nicht mehr wegzukriegen. Wir haben noch nie aufgehört an Träume zu glauben. Wir sind wieder da und haben immer noch Feuer im Auge. Zweites Mal SAW, KCOP. Wir sind wieder da und immer noch ist crazy das Team. Das ist Armageddon, SAW, der Übername. Ihr wolltet alle retten, doch jetzt folgt die Übernahme. Das ist die Überdosis, deine Stadt wird abgerissen. Guck, ich will mehr als nur mit Einzelhaft im Knast zu sitzen. Wir haben zu lange in der Unterschicht gelebt. Doch nach 100 dieser Tapes steht dem Wunder nix im Weg. Nein, ich bin 16 Jahre und hab das Geschäft genagelt. Nur über die letzten Jahre, wer von euch hat jetzt noch Fragen? Denn dieser PA ist schon wirklich ein Kämpfer. Wir sind immer noch die Eins und daran wird sich nix ändern. Ihr kennt das. Und wenn dann nur, wenn wir tot sind, könnt ihr es schaffen gerne. Doch mit Kiwash haben wir immer noch ein Ass im Ärmel. Ihr ganzen Kinder dürft noch lange warten. Denn bis die Jungs hier weg sind, dauert es noch manche Tage, ganze Jahre. Denn ich geb nicht auf, box mich aus der Schicht hier raus. Eltern haben keine Arbeit und das ist die reine Wahrheit. Wir wollen weg von hier, kämpfen bis der Letzte stirbt. In dieser Unterschicht wird keiner von uns respektiert. Doch wir machen Essen für die Karte bereit und werden gottverdammte Stars. Es ist nur noch eine Frage, wir haben noch nie aufgehört an Träume zu glauben. Wir sind wieder da und haben immer noch Feuer im Auge. Zweites Mal wieder da, 07 dieses Jahr. Fuck dir an den Dreck zu leben, wir sind nicht mehr wegzukriegen. Wir haben noch nie aufgehört an Träume zu glauben. Wir sind wieder da und haben immer noch Feuer im Auge. Zweites Mal SAW, KCOP. Wir sind wieder da und immer noch ist crazy das Team. Yeah.